Das hier ist ein Feuerstein. Er verschiebt das Mundwasser. Er hat einen Fuß am Bein, denn er ist ein Badekappenhasser. Das hier ist ein Feuerstein, er verschiebt das Mundwasser. Er hat einen Fuß am Bein, denn er ist ein Badekappenhasser.